Ja, alles verloren. Alles kaputt. Also mit nackend. Sind, haben wir im Hemd aus dem Leben hier auf dem Dach oben, nicht? Das ist alles. Also, vor mir ist, meine Mutter hatte die Leute gerettet hier, ja, die heute vor uns sehen. Und sie ist 61 Jahre alt. Wie hat sie die gerettet? Ja, die hat geklopft, sie sonst wären wir im Bett ertrunken. Also die alte ertrunken. Frauen sind geweckt, wir wären im Schlafen sie ertrunken. Wir haben festgeschlafen, die alte Frau, die ist noch rübergeklettert. Noch geklettert und hat uns, und hat uns gerettet. Auch rausgeschmissen in letzter Minute, da standen wir am Bauch schon im Wasser. Nicht? Dann kommen wir es nach mit letzter Minute. Ich gucke sie an. Sie haben das zuerst gemerkt. Ja, ich habe das gemerkt, wie er schon an den Knie stand. Da bin ich aufgestanden, habe ihn ein bisschen angezogen und da habe ich meine Nachbarin hier, Frau Köhler, geweckt mit drei Kindern. Dann bin ich hier noch rüber, über die Hecke geklettert und da habe ich hier Frau Remkus gerettet mit Mann und drei Kinder. Und Sie konnten nur noch rennen und nichts mitnehmen? Nur aufs Dach. Wir haben 8 Stunden auf dem Dach gesessen. Ich bin nur schon im Schwimmen auf dem Dach gekommen. Nee, da kam das Wasser so hoch nach, also es war nichts mehr anzumachen. Das Seeungeheuer fiel mitten in der Nacht, im Schutze der Dunkelheit also, über die verschlafene Großstadt her. Danach war nichts mehr wie zuvor. Mehr als 150 Quadratkilometer der Fläche Hamburgs wurden binnen weniger Stunden in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 überflutet. Das entspricht etwa einem Fünftel des Gebietes der Hansestadt. Dieser nordische Tsunami gilt bis heute als deutsche Jahrhundertflut. Die Bilanz war schrecklich. Die gierige Nordsee hatte in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein rund 350 Tote erbeutet. Tausende waren Wochen, ja monatelang obdachlos. Rund 2 Millionen Viehkadaver trieben in den Fluten. Die Gefahr von Seuchen und dauerhaft geschädigtem Grundwasser drohte, von den psychischen Belastungen der überlebenden Flutopfer ganz zu schweigen. Die damals 25-jährige Elfi Bünning erinnert sich noch ziemlich genau an die Stunden, als das Flutwasser in ihr Elternhaus eindrang und von Minute zu Minute anstieg. Nein, Angst hatte ich nicht. Mein Mann ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, also der war überhaupt nicht bei mir zu Hause. Ich war mit meiner kleinen Tochter und einer älteren Frau zu Hause. Und die kamen dann einmal nach da angeschippert mit dem Boot und rief, ob ich Angst habe. Angst hatte ich nicht, aber ein komisches Gefühl war es schon. Mhm. Wenn man so das Wasser so langsam noch eine Stufe höher kam und dann in die Wohnung rein. Also das war schon mulmig. Und welches Gefühl hatten Sie, als Sie merkten, ich muss jetzt hier raus? Ich wollte ja nicht raus, aber ich musste raus eben. Ich konnte nicht mit einer alten Dame und mit meiner kleinen Tochter da allein bleiben. Also musste ich raus. Und mein Schwager kam dann irgendwann mit dem Boot, legte er am Küchenfenster an. Und dann mussten wir raus, Treppe runter. Durchs Fenster? Durchs Fenster, ja. Das konnte gerade so gut da anlegen. Und ich konnte so von der Treppe rüber auf einen Stuhl steigen, nur die Dame, unsere Frau Soldwedel, die musste ins Wasser treten. Und dann haben sie uns abgeholt und ein Haus weiter wohnten meine Schwiegereltern, die haben sie auch rausgeholt. Und dann sind wir hier zur Kirche gekommen. Die damalige Angestellte wohnte im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Hier gab es nicht zuletzt aufgrund der Elbinsellage mit 220 Toten die schlimmste Bilanz. Rudolf Ulrich, damals 19 Jahre alt, schildert, dass ihm erst später bewusst wurde, in welch einer bedrohlichen Lage er sich befand, als er mit Freunden in einer kleinen Nussschale von Haus zu Haus schipperte, um Eingeschlossene zu retten. Also da hat man nicht dran gedacht. Im Nachhinein, jetzt, wenn ich das nochmal ablaufen lasse wie ein Film, dann ist mir schon klar, dass einiges ganz gefährlich war. Zum Beispiel, als wir mit dem Boot zurückfuhren, über die Stromschnellen und das ganze Boot fing natürlich auch an zu schlingern und so weiter. Da wurde mir schon manchmal mulmig und die damalige Kneipe, die da war, da konnte man sehen, dass die ganze Wand eingefallen war. Also dass ein riesiger Strom also entstanden ist. Da wurde, also Angst hatte ich nicht, mulmig ja, aber Angst eigentlich nie. Nee, weiß ich nicht warum. Ich habe in dem Moment, ich habe das ja miterlebt, von der ersten Etage, wo wir wohnten damals im Reiherstichviertel, wie das Wasser in die Elbe kam, dass ich das unterschätzte, habe ich gar nicht über nachgedacht. Ich habe nur gesehen und auch daran gedacht, die Menschen, die unten parterre war, aus den Wohnungen zu bekommen. Peter Behnk, heute Leiter des Wilhelmsburger Elbinselmuseums, erlebte die Katastrophe als 22-Jähriger. Und da haben wir dann mit mehreren Hausbewohnern die Tür eingeschlagen und haben die Menschen unten, das Wasser stieg sehr, sehr schnell. Da haben wir die Menschen, die schon mit den Hüften im Wasser standen, haben wir dann Mitbewohner haben wir dann nach oben getragen und rausgeholt. Ganze Familien, beide Seiten. Und in dem Moment habe ich gar nicht dran gedacht, wie schwer die Schäden sein sollten oder wie das überhaupt ausgeht. Ich habe nur in dem Moment gedacht, Menschen aus der Wohnung zu holen, damit die nicht ertrinken, weil die ja noch so im Schlaf waren. Also ich glaube auch, dass die Stadt gar nicht so weit vorbereitet war. Die von Behnk beklagte mangelnde Vorbereitung der Stadt Hamburg auf eine derartige Katastrophe war zugleich die Herausforderung für den damaligen Polizeisenator der Hansestadt, den späteren Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er traf noch in der Flutnacht aus Berlin mit dem Auto kommend in Hamburg ein und übernahm tat- und wortgewaltig die Rolle des Krisenmanagers. Es kommt darauf an, dass jedes Wasser, das benutzt wird, vorher abgekocht wird, weil Oberflächenwasser in unsere Wasserversorgungsnetze eingedrungen ist. Es ist dringend zu wünschen, dass unnötiger Verkehr in der Stadt unterbleibt. Wir halten es für selbstverständlich, dass jeder seine Verwandten und seine Freunde aufnimmt, die sich aus den von der Flut betroffenen Gebieten bei ihm melden. Doch es blieb nicht bei diesem ersten von Schmidt verfügten Verhaltensmaßregeln für die Bevölkerung. Der ehemalige Wehrmachtshauptmann und spätere Verteidigungsexperte der SPD nutzte seine Verbindungen zu nationalen und internationalen Militärs, um binnen weniger Stunden Tausende von Bundeswehrsoldaten und zahlreiche Armeehubschrauber auch der amerikanischen NATO-Truppen in die Rettungseinsätze einzubinden. Schmidt in einem Interview mit dem NDR-Reporter Hermann Rockmann. Zunächst muss dann wohl gesagt werden, Herr Rockmann, dass wir schon über 100 Tote geborgen haben, über 100 Leichen, und dass es noch wesentlich ansteigen wird. Die Lage ist im Übrigen gekennzeichnet dadurch, dass seit gestern Vormittag nirgendwo mehr akute Lebensbedrohung besteht. Die war ja in einigen kleinen Inselchen, die stehen geblieben waren, in der Nacht zum Sonntag teilweise noch gegeben. Das ist also seit Sonntagvormittag sicherlich voll überwunden, soweit man das von außerhalb der Häuser, von den Booten und von den Hubschraubern her erkennen kann. Das Schwergewicht der Maßnahmen zur Katastrophenbekämpfung hat sich infolgedessen eindeutig verschoben auf die Versorgung mit Lebensmitteln, mit Frischwasser, auch mit Brennstoff, Brennmaterialien, für diejenigen Teile der Bevölkerung, die in den betroffenen Gebieten geblieben ist, gleichwohl aber abgeschnitten ist von allen Verkehrs- und Versorgungsmöglichkeiten. Es ist so, dass viele Menschen sicherlich völlig zu Recht dort bleiben, weil sie damit rechnen können, dass ihr Haus und der Grund, auf dem es steht, demnächst wieder trocken fällt und die allgemeine Versorgung demnächst wieder in Gang gebracht werden wird, die Normalversorgung. Einige klammern sich aber auch an ihre Häuser und wollen nicht raus. Wir haben uns bisher nicht dazu entschließen können, jemand gegen seinen Willen zu evakuieren. Aber auch diese Menschen müssen natürlich nun versorgt werden. Das erforderte den Aufbau aus dem Handgelenk, eine Improvisation, an der gleichzeitig Bundeswehr, Deutsches Rotes Kreuz, die hamburgischen verschiedenen Behörden, die Polizei beteiligt waren, die Improvisation eines Versorgungsnetzes auf dem Gebiet der Elbinseln. Doch nicht nur Hamburg musste in diesen Februartagen 1962 Land untermelden. Auch viele Küstenstriche in Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden entgegen dem Lebensmotto ihrer Bewohner trutz blanker Hans von der gnadenlosen Nordsee heimgesucht. Praktisch im Minutentakt brachen viele Deiche, Menschen ertranken oder verloren Haus und Hof. Seit der berüchtigten Hollandflut im Jahre 1953, die mehr als 2000 Menschen das Leben kostete und bei der praktisch die gesamte niederländische, belgische und auch Teile der englischen Küste überschwemmt wurden, hatte man eine derartige Katastrophe nicht erlebt. Der damalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Kai-Uwe von Hassel schilderte seine Eindrücke von einem Hubschrauberflug über die betroffenen Gebiete des nördlichsten Bundeslandes. Es ist zunächst für den normalen Bürger überhaupt nicht fassbar, mit welcher Gewalt die Nordsee gegen unsere Deiche vorgeht. Wir haben in diesen Orkanböen und der Wetterlage und der Hochwasserlage, die 70 Zentimeter höher ist, als es je an der Nordseeküste gemessen worden ist, solange es überhaupt Messungen gibt, gar nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn wir in den letzten Jahren nicht nach der Holland-Katastrophe die Deiche in einem großen Umfange verstärkt, erhöht, verbreitert und also für größere Katastrophen abwehrbereit gemacht hätten. Wenn das nicht geschehen wäre, wäre eine Katastrophe über uns hereingebrochen, die sicher der Holland-Katastrophe in nichts nachgestanden hätte. Die Schäden selbst lassen sich nicht übersehen. Es hat gar keinen Zweck anzugeben, sie seien so und so groß. Es werden Hunderte von Kilometern der Deiche völlig instand gesetzt werden müssen, die nicht mehr in der Lage sind, auch nur einer einzigen Sturmflut zu begegnen. In Hamburg indessen, dem vielgepriesenen Tor zur Welt, tagte unter Leitung des selbsternannten Organisationschefs und Krisenkoordinators Helmut Schmidt ein Katastrophenstab, der nun drastische Infrastrukturmaßnahmen verfügte, um den lebensnotwendigen wirtschaftlich-logistischen Kreislauf abzusichern. Schmidt hat in diesen Tagen fraglos weit über seine eigentliche Zuständigkeit hinausgehende Kompetenzen an sich gezogen, doch der Erfolg rechtfertigte sein Handeln. Wir haben uns vorbehalten, drastische Maßnahmen heute Abend eventuell zu treffen. Es geht jetzt nicht mehr so sehr um Neugierige, die auch eine gewisse Rolle gespielt haben am Sonntag. Jetzt geht es darum, wer den Vorrang haben soll. Der gesamte Güter- und Berufsverkehr des Hamburger Freihafens mit zigtausenden von Leuten, die morgens und abends und bei Schichtwechsel dahin wollen und wieder raus wollen. Oder ob den Vorrang haben soll der Versorgungsverkehr für die Eingeschlossenen in Wilhelmsburg. Alles muss sich nämlich auf ein und derselben Straße abspielen, nachdem alle anderen Straßen unter Wasser sind. Nun kann vielleicht ein Hörer denken, dass das doch gar keine Frage sei, dass man auf jeden Fall den Versorgungsverkehr für die Kolonnen bevorrechtigen müsse und alles andere abschalten. Tatsächlich ist aber auch der Hamburger Freihafen mit seinen Industrien ein lebensnotwendiges Organ dieser Stadt. Die Schiffe aus aller Welt hier ankommen, stauen sich, können nicht entladen werden. Wir haben einen Rückstau von unendlich vielen Güterzügen jetzt bereits hier. Und je mehr sich hier staut, umso größer wird die Gefahr, dass die Gesamtversorgung auch der nicht betroffenen Teile der Stadt möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn sprach sich das Schadensausmaß der Sturmflut schnell herum, zumal anders als bei der holländischen Sturmflut von 1953 die Kommunikationswege mit dem Katastrophengebiet nicht unterbrochen waren. Der damalige Wirtschaftsminister und Vizekanzler Ludwig Erhard reiste nach Hamburg, um Solidarität des Bundes mit den betroffenen Ländern und ihren Bewohnern zu zeigen. Wirtschaftliche und soziale Schäden gilt es hier zu heilen, über deren Größenordnung natürlich heute noch keine Zahlen gegeben werden können. Aber immerhin, alles, was ich gesehen und alles, was ich gehört habe, lässt doch erkennen, dass immerhin beträchtliche Anstrengungen erforderlich sein werden, um möglichst schnell wieder zu einem normalen Leben, sowohl im menschlichen Sinne wie im wirtschaftlichen, wie im öffentlichen Sektor zurückzukehren. Der Wirtschaftsminister, und jetzt spreche ich als solcher, wird alles versuchen, um die wirtschaftlichen Kräfte über Hamburg hinaus im Bundesgebiet zu mobilisieren. Ich denke dabei an die Bildung eines Aktionsausschusses, in dem die einschlägigen Wirtschaftskreise zusammenarbeiten. Natürlich immer in enger Verbindung mit den Hamburger Stellen und Instanzen. Als das Schlimmste vorüber war, begann die Ursachenforschung, verbunden mit der Hauptfrage, warum die Deiche nicht gehalten hatten. Karl-Ernst Mittendorf, Bauingenieur für Hochwasserschutz und Deichbau, sieht heute vor allem im Alter der Hauptdeiche und ihrer im Wortsinne vorsintflutlichen Konstruktion eine der Hauptursachen der Katastrophe. Vor allem die brüchige Kleischicht, ein besonderer Lehm im Inneren der Deiche, war dem immensen Wasserdruck nicht gewachsen. Zudem wurden viele Wälle von der Flut, die bis zu 5,70 Meter über Normalnull anstieg, einfach überschwemmt. Das waren Deiche, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Und die sind mit Spaten von Hand, mit Pferdewagen und Schubkarren gebaut worden. Und wer schon mal jemals einen Spaten in Klei gesteckt hat, der weiß, wie schwer dieses Zeug zu bearbeiten ist, je nach Feuchtigkeitsgehalt. Entsprechend sind die Deiche damals gebaut worden, mit Binnenböschung von manchmal sogar nur 1:1 und außen vielleicht bestenfalls 1:2. Es waren sehr steile Böschungen. Und die sind dann im Laufe der Jahre immer oder der Jahrhunderte dann immer weiter erhöht worden. Dann kommt hinzu, dass die Kontrolle der Deiche nicht intensiv genug war. Es gab Deichstrecken, die eigentlich gar nicht mehr als Deiche angesehen wurden. Beispielsweise hier der Wilhelmsburger große Deichbruch an der Harburger Chaussee. Das war ein Hafendamm. Der war 30 Meter in der Krone breit. Und da hat man gesagt, naja, so ein breiter Damm, da brauchen wir nichts weiter zu machen. Der steht immer, dem reinen Wasserdruck schon. Nur oben auf der 30 Meter breiten Deichkrone waren Schrebergärten. Ja, und die haben dann da oben Radieschen gepflanzt und Blumen. Und das war schön locker. Mhm. Und 75 war die offizielle Deichhöhe. So hoch war auch der Hafendamm. Bloß da fing es dann an, an irgendeiner Stelle überzulaufen. Die lockere Erde war 0, nichts weggeschwemmt. Der Dammkern hatte auch kein Klei, vielleicht an der Außenböschung, eine dünne Kleischicht als Sicherung. Und dann war das natürlich 0, nichts, ein Riesenloch. Und deswegen ging das hier so sehr schnell in Wilhelmsburg mit dem Wasseranstieg. Das heißt, die Höhe eines Deiches ist zwar wichtig, aber nicht das Entscheidende offenbar. Und die Breite auch nicht. Was ist das Entscheidende eigentlich beim Deichbau? Das Entscheidende ist, dass ein Deich auch mal in der Lage sein muss, kurzfristiges Überströmen oder das Überschlagen von Wellen, dass er das aushält, dass er da nicht gleich in die Knie geht. Nach der holländischen Jahrhundertflut von 1953 wurden mit dem sogenannten Delta-Plan erhebliche Verbesserungen beim Deichschutz vorgenommen. So wurden die Deiche auf einer Länge von mehr als 1000 Kilometern erheblich erhöht. Ingenieure aus unterschiedlichen Fachrichtungen verfügten in der Delta-Kommission neue Befestigungsstrukturen für die Deiche. Der Wehr- und Polderbau wurde verbessert. In besonders risikobelasteten Gebieten wurden Pläne für schwimmende Siedlungen entworfen. Ergebnis? Nach den jüngeren Überschwemmungen 1993 und 1995 gab es keine Toten zu beklagen. Doch das unter dem Meeresspiegel liegende holländische Festland kann nicht zu 100% geschützt werden. Vor allem Hochwasserstände der Flüsse Rhein und Maas bedrohen nach wie vor ganze Landstriche. Der deutsche Deichbauexperte Mittendorf weiß den Rat der Holländer sehr zu schätzen. Daraus hat man dann ja den Schluss gezogen, hat sich ja auch von den Holländern, die gerade 1953 ja so eine verheerende Sturmflut hatten, beraten lassen. Und dann wurden Richtlinien ausgegeben, also die Böschungsneigung innen wie außen 1:3. Und da man nicht bei diesen Neigungen und bei der neuen Höhe, die dann nachher bei 27 plus 27 über Normalnull lag, so viel Klei gar nicht gewinnen kann, ist man dann dazu übergegangen, diese Deiche mit einem Sandkern zu bauen und dann an der Außenseite mit 1,30 Meter dicker Kleischicht abzudecken und binnen 1 Meter dicken Kleischicht. Gesetzt den Fall, es würde heute wieder so eine Sturmflut geben, würde Hamburg halten? Ja, das kommt nur darauf an, wie hoch. Darüber streiten sie sich ja. Da ist man sich ja nicht sicher, ob nicht durch diese ganzen Klimaveränderungen oder was, ob da denn nicht auch Stürme auftreten können, die dann noch intensiver sind. Es sind ja eine ganze Reihe von Faktoren nötig, um hier ein Hochwasser in Hamburg zu produzieren. Das ist also erstmal die Dauer eines Sturmes und die Windrichtung ist sehr entscheidend, dass denn hier so viel Wasser in die Elbe reingedrückt werden konnte, dass das an die Deichkronen rangeht. Wir haben ja in der Zwischenzeit schon wieder eine weitere Erhöhung. Die Deiche sind ja heute 8 Meter hoch, nicht mehr 27. Und der letzte Wasserstand, der höchste, den wir hatten, der lag bei 6,45. Auch heute ist demnach die Gefahr ähnlich dramatischer Auswirkungen von Flutkatastrophen an der Nordsee durchaus nicht gebannt. Zwar wurden viele Deiche in den letzten Jahrzehnten verstärkt, erhöht und verbreitert, doch gerade angesichts der Erderwärmung und des damit verbundenen Niveauanstiegs der Weltmeere kann sich niemand in Sicherheit wiegen. Letztlich siegt ewig die Natur. Musik.